ein ums andere Mal geht es mir kaputt. Ein ums andere Mal geht es mir. Ein ums andere Mal geht es mir kaputt. Ein ums andere Mal geht es mir. Ich hab nie ne Ahnung, ich hab nie nen Plan, ich hab nie ne Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keinen Plan, ich hab keine Ahnung. Auf der Fahrt hat keiner was gesagt, hat keiner was gesagt, und ich seh dich noch vor mir. Wir haben uns nur beide kaputt gemacht.